się te stu kolory, piję dziecka burka. Jestem ty jasny, najpierw ty jaka ludzi tak. I ma bać, bać te styjne. Te machę, kumkę, liję, ja liję pisa. Bo muszą świetle, umspane, da skierwiję. Zostań te stu kolory, co lecę, ham behind. Es wird die Feinde schweigen, der Stanzien wir bereit. Kein Wort mehr von Verhandeln, das doch nicht helfen kann. Wie du sehr Adolf Hitler, wir greifen mit ihnen an. Liebe Adolf Hitler, denn wir marschieren schon. Wir stimmen vor den Zeichen der deutschen Revolution. Spuk auf die Barrikaden, der Tod bedenkt uns nur. Wir sind der Sturmkolonne der Hitler-Diktatur.